Das waren The Asteroids Galaxy Tour. Die Band aus Dänemark präsentiert sich hier auf ihrer neuesten Single My Club wie ein musikalischer Gemischtwarenladen von diversen Stilen, alles vereint und dann einmal kurz umgerührt. Demnächst erscheint auch dann mit Bring Us Together das neueste Album der Band. Ihr habt den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch in der letzten Stunde von Talking to Turtles. Dann sind James Yorks ist dabei, Trans Am, Elektronisches mit Moiré und außerdem das neue tolle Album von den Ravonettes. Aber hier geht's erstmal weiter mit Tom Weck. It's a mistake that you want to make. It's a mistake. Tom Weck kommt aus London, hat früher eigentlich eher Beats produziert und ein bisschen mehr Haut drauf Musik gemacht. Inzwischen hat er die Gitarre in den Vordergrund gesetzt. Auf seinem dritten Album Luck ist das ganz eindeutig zu hören. A Mistake, gerade eben der Track hier von Tom Weck. Das dritte Album veröffentlichten auch vor kurzem der Slow Club, ein Duo aus Sheffield, bestehend aus Rebecca Taylor und Charles Watson. Hier kommen sie mit ihrem Track Suffering You, Suffering Me. Suffering You, Suffering Me, das war der Slow Club, schon richtig hier mit Motown-Sounds von der Produktion, von der Stimme her. Ziemlich dick aufgetragen, wie ich finde, aber warum auch nicht. Das neueste Album der Band aus Sheffield heißt Complete Surrender. So, nur die Harten kommen in den Garten und jetzt müsst ihr sozusagen da durch. Und zwar Trans Am, eine Band aus den USA, die zu dritt unterwegs sind und seit Anfang der 90er Musik machen. Damals das Post-Rock-Genre eigentlich auch ein bisschen mitgeprägt haben, wurden immer in einem Atemzug genannt mit Bands wie Tortoise und diversen anderen. Inzwischen sind Trans Am vom Post-Rock meilenweit weg und vergewaltigen ihre Synthesizer im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde die Musik echt anstrengend. Trans Am veröffentlicht eine neue Platte, Volume X heißt diese, erscheint diese Woche und ich quäle euch jetzt mit dem Track Revaluations. Thank you. Trans M machen hier 1A Sinti-Geblubber, welches sicherlich Ohrenkrebs verursacht, wenn man es zu häufig hört. Das war ihr Track Re-Evaluation vom neuesten Album Volume X. Die Band, wie gesagt, früher wirklich eher Post-Rock-lastig und richtig gut. Inzwischen kann ich mit dieser Musik nicht mehr so richtig viel anfangen, muss ich zugeben. Dafür der nächste Künstler, James Yorkston, kommt aus Schottland und veröffentlicht diese Woche sein neuestes Album, The Sellardike Recording and Wesseling Society. Und er hat mit vielen Leuten darauf zusammengearbeitet, vor allen Dingen als Gastsänger dabei. Katie Tunstall, The Pictish Trail oder auch Alexis Taylor von Hot Chip. Hier kommt er mit dem Track Sweet Sweet, James Yorkston. Sweet, sweet seeds of love, don't be slow growing. For I need to look these answers in the eye. Sweet, sweet seeds of love, ever on the flowing. Prove to me your presence and your life. And how we drank the cheapest things, the terriblest source of rotten dreams, the devilish red forget-me-nots that seeded swelling and potent dreams. And I remember less subtle times. If you don't, you just weren't there, my friend. You are no friend of that shackled friend of mine. And I remember under my breath, wishing ill and cursing death, hiding out and ducking down in time. Sweet, sweet seeds of love, don't be slow growing. For I need to look these answers in the eye. and how we drank the cheapest things, the terriblest sauce of rotten dreams. The devilish red, forgive me nuts, that seeded swelling and potent dreams. Sweet, sweet seeds of love, don't be slow or growing, but I need to look these answers in the eye. Sweet, sweet seeds of love, ever underflowing, prove to me your presence and your light. Sweet, sweet, das war ein Track von James Yorkson von seinem neuesten Album The Celadike Recordings and Wassailing Society. Die Platte, muss ich ehrlich sagen, trotz der vielen Mitmischer hier, ist dann doch etwas langweilig über die gesamte Länge. Ich meine, 16 Tracks, da hätte man vielleicht auch ein paar weniger nehmen können und dann die stärkeren Songs auswählen können. Es gibt ein Highlight da drauf und das ist eine Coverversion. You and Your Sister heißt der Song, wurde geschrieben von Chris Bell, ein Sänger aus den oder Musiker aus den USA, der mal bei Big Star mitgemacht hat. Ich kenne den Song auch nur als Cover von This Mortal Coil. Ja, und der ist wirklich großartig hier in der Version auch, natürlich von James Yorkston, You and Your Sister. They say my love for you ain't real, but you don't know how real it feels. To do is to spend some time with you so I can hold you, hold you. Your sister says that I'm no good, I'd reassure her if I could. To do is to spend some time with you so I can hold you, hold you. Plans fail every day. I want to hear you say your love. Your eyes aren't deceiving. Fears will soon fade away. Smile now, don't be afraid. All I want to do is to spend some time with you so I can hold you, hold you. And let me whisper in your ear, and don't you worry, they can't hear. All I want to do is to spend some time with you so I can hold you, hold you. toller Track hier, You and Your Sister von James Yorkson vom neuesten Album The Celadike Recordings and Wrestling Society. Die Version von This Mortal Coil, damals erschienen Anfang der 90er auf dem Album Blood, gefiel mir eigentlich fast noch besser, dann auch im Duett und mit Damen Gesang. Der Song damals sogar ein kleiner Hit gewesen, zumindest in Holland, als Single auf den vorderen Chartplätzen gekommen, in England und sonst wo natürlich wahrscheinlich wieder mal total ignoriert worden. Ja, und jetzt, wie gesagt, viele, viele Jahre später eine neueste Coverversion von eben diesem Track. Ihr hört den Sunday Service, hier geht's weiter elektronisch mit Moiré. Wer sich dahinter verbirgt, muss ich leider passen. Shelter heißt aber das aktuelle Album, welches diese Woche erscheint. Und hier der Track Daily House. Yeah, I'm sitting at my Sally's house. Sally's house. Now I'm sitting. hört den Sunday Service und das gerade eben waren The Ravonettes mit ihrem Track Sisters. The Ravonettes sind ein Pop-Duo aus Dänemark, bestehend aus Sunrose Wagner und Sharon Fu. Und die haben gerade eben mit Piahi ihr neuestes Album veröffentlicht, dürfte auch schon Nummer 6 oder 7 sein. Und das ist unser Album der Woche hier beim Sunday Service. Gute Platte, tolle Songs, eigentlich wie alles das, was man von den Ravonettes so kennt und erwartet. Die haben mich, glaube ich, noch nie enttäuscht mit keiner einzigen Platte. Ich kenne jetzt nicht jede, aber die, die ich zu Hause im Schrank stehen habe, sind wirklich richtig gut und die neue wird da auch hingehören und dort ihr Dasein fristen, als Rille sozusagen, als richtiges Vinyl-LP. Die Platte Piahi, benannt nach einem Strand irgendwo auf Hawaii, ein Surferstrand, und vom Surf-Sound der ganzen kalifornischen Szene haben sich Sunrose Wagner und Sharon Fu auch beeinflussen lassen. Sie wohnen nämlich inzwischen in Los Angeles und ein bisschen Sonne, Strand und Sonnenschein ist hier irgendwie auch rauszuhören auf diesem Album. Alle Songs klingen irgendwie positiv, auch wenn vielleicht das Ganze textlich immer so ein bisschen makaber ist, weil ihre Themen doch immer sich um Drugs und irgendwie Totschlag und Verbrechen und sonst irgendwas handeln. Hier ein weiterer Track von ihnen, für mich der beste des ganzen Albums, Killer in the Streets. Auch hier natürlich wieder das Verbrechen als Hauptthema. Killer in the Streets. Das waren die Ravonettes vom neuen Album Piahi, welches übrigens auf einmal erschien, ohne großartig vorangekündigt gewesen zu sein. Keine große Promotion, keine Anzeigen, sonst irgendwas, sondern einfach nur die Platte aufgenommen, im Geheimen sozusagen. Und schwuppsdiwupps war sie da. Ich weiß nicht, ob man das macht, um so ein bisschen Internet Leakage zuvorzukommen oder ob das einfach nur mal so eine Art Promotion-Gag sein soll. Egal, Platte ist trotzdem gut. PR hier, Albumwoche hier beim Sunday Service und ja, die Band macht wie immer natürlich so Shoegazer-Sounds, aber auch ganz viel 60s-Einflüsse dabei, was die Gesangsharmonie betrifft und auch was so Velvet Underground-Sounds betrifft, auch auf jeden Fall hier und da rauszuhören, die Band. Um Lou Reed sicherlich ein ganz, ganz großer Einfluss hier für die Ravonettes auch und diesmal aber auch ein bisschen differenzierter als bei vorherigen Alben. Man kann hier und da mal eine Harfe hören oder auch richtige Chöre, die es vorher eigentlich nicht gab bei den Ravonettes. Da haben sie sich einfach mal auch ein Stück weiterentwickelt. Noch ein weiterer Track, der in der Mitte mal so einen Break hat, nicht denken, der Song ist zu Ende. Der ist so zweigeteilt, Zed Boys von den Ravonettes. Flashing the future, everybody's face. We're chased on a scoopy arts and Das waren die Raveonettes mit dem Track Z-Boys. Darum geht es um die glorreichen Zeiten der Skater-Kultur in Los Angeles. Und der Track, wie gesagt, vom neuesten Album Piahi, Platte der Woche hier beim Sunday Service. Wird es auch mehr auf der Homepage, wie gewohnt, unter sundayservice.de. Piahi, ja, hawaiianisch, ein Name für einen Strand auf Maui. Auch die nächste Platte hat einen hawaiianischen Titel, und zwar Kauai Oa. Das ist ein hawaiianischer Vogel. Und die Platte kommt von Gentle Friendly, einem Londoner Duo. Hier hören wir sie mit ihrem Track Channel One. What's that? How we stream. sea. I love to be homesick when you drive while I sleep. By slices of foreign ground and get squeezed out, licked away and spitting out audio books. You're sleepy again to our favorite hooks. I sing along, we're naked as we came. Passenger seat. I love to be homesick when you drive while I sleep. And you watch me from the passenger seat. I love to be homesick when you drive while I sleep. Das waren Talking to Turtles, einem Duo aus Berlin. Claudia Göhler und Florian Sievers musizieren zusammen schon seit einigen Jahren. Und diese Woche erscheint mit Split ihr drittes Album. Davon war der Track Passenger Seat gerade eben zu hören. Auch die nächste Band aus Berlin, auch ein gemischtes Duo. Es geht um Yuma oder UMA. Ich weiß nicht, wie die Band ausgesprochen werden möchte. Auf jeden Fall mit Großbuchstaben geschrieben. Das sind zum einen Florian Zwietnik und Ella Zwietnik. Florian kennt man noch von früher, von seiner Hau-drauf-Truppe, Mediengruppe Telekommander. Bei Yuma macht er eher ruhige Pärchenmusik. Hier kommt der Track Depart. Thank you. Das war der Track Depart von Yuma von ihrem gleichnamigen Debütalbum. Das war auch der Sunday Service heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Letzter Track kommt von den Fellas Brothers. Die haben vor kurzem ihr 5. Studioalbum veröffentlicht, Favorite Waitress betitelt. Und hier ihr Track Cherry Licorice. The teacher slipped my wrist. Forever a class I miss. He was like a fire, she was like a feather. It was hell to live together. I built them all so long.